Wissenschaft im Brennpunkt. Im Grunde genommen ist Knorpel ja, wenn man es entwicklungsgeschichtlich anguckt, eine Sache, die ist so gebaut, dass man mit Mitte 30, Ende 30 im Prinzip darauf verzichten kann, weil normalerweise, wenn man sich mal die Steinzeitmenschen anschaut, dann sind die Leute gestorben. Also war es gar nicht so wichtig, dass das Gewebe länger hält. In der modernen Zeit ist es halt so, dass die Leute wesentlich länger leben. Und wenn dann Schäden auftreten an diesem essentiellen Gleitlagergewebe, was ja Knorpel ist im Gelenk, dass dann enorme Schmerzen und enormes Leiden bei dem Patienten ausgelöst wird. Also die Natur hat es gar nicht vorgesehen, dass das Zeug so lange hält. Und was wir machen, wir versuchen einfach der Natur ein bisschen nachzuhelfen. Tissue Engineering. Menschliches Gewebe aus der Retorte. Eine Sendung von Verena von Keitz. Eine unscheinbare Toreinfahrt führt zu einem Hinterhof in der Düsseldorfer Innenstadt. Im Durchgang wartet Sperrmüll der Nachbarn auf Abholung. Das Hinterhaus birgt allerdings die blitzblanken Labore der Biotechnologiefirma Orthogen Therapeutics. Große weiße Kühlschränke erfüllen den Raum mit eintönigem Summen. Die eigentlichen Labore liegen hinter Glaswänden und sind durch mehrere Desinfektionsschleusen von der Außenwelt abgeschirmt. In den Brutschränken der Labore schwimmen in Glaskolben mit rosafarbener Nährflüssigkeit menschliche Knorpelzellen. Die Knorpelzellen sollen schmerzende Kniegelenke mit löchriger Knorpelschicht heilen. Der Molekularbiologe Julio Reinecke überwacht ihr Wachstum. Knorpel zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass wir es nur mit einem Typ Zelle zu tun haben. Diese Zellen lassen sich dann relativ einfach auch vermehren in der Zellkulturflasche. Danach kann man sie eigentlich auch wieder relativ unproblematisch an einen Defekt zurückimplantieren. Da gibt es verschiedene Techniken und es funktioniert. Das frische Knorpelgewebe aus dem Labor schmiert abgeriebene oder verletzte Gelenke und macht damit den Einsatz eines künstlichen Gelenks überflüssig. Etwa 100 Ärzte arbeiten mit der Düsseldorfer Firma Orthogen zusammen. Für rund 200 Patienten pro Jahr wird unter höchsten Reinheitsvorkehrungen ein individuelles Knorpelstück gezüchtet. Das Prinzip des sogenannten Tissue Engineering, des Züchtens von Gewebe im Labor, klingt verlockend einfach. Dem Patienten wird eine kleine Zahl von Zellen entnommen und in einer Zellkultur vermehrt. Wenn die Zellen zu einem kleinen Stück Gewebe herangewachsen sind, werden sie wieder in den Körper des Patienten gepflanzt, wo sie verletztes oder fehlendes Gewebe ersetzen. Beim Knorpel funktioniert dies tatsächlich relativ gut. Patienten, deren Gelenkknorpel abgerieben oder durch eine Verletzung beschädigt ist, können sich schon heute maßgeschneiderte Ersatzstückchen einsetzen lassen. Molekularbiologe Julio Reinecke. Das ist das Schöne an der Geschichte. Selbstverständlich gibt es viel daran noch zu erforschen und viel noch zu optimieren. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, erstmal eine Lösung zu schaffen für Patienten, die unter einem Schaden oder unter einer Verletzung leiden. Eine Lösung, die vielen Patienten weiterhelfen kann. Doch das Tissue Engineering ist mit größeren Erwartungen angetreten, als bloß neue Gelenkschmiere herzustellen. Seit die Idee geboren wurde, einzelne Zellen im Labor zu ganzen Gewebestückchen hochzupäppeln, sind nahezu alle medizinischen Forschungsrichtungen auf den Zug aufgesprungen. Ob Herzklappe oder Blutgefäß, Leber oder Niere, Haut oder Knochen, auf allen Gebieten versuchen Mediziner heute, naturidentischen Gewebeersatz herzustellen. Die meisten Leute, ich eingeschlossen, halten das Tissue Engineering für einen hervorragenden Ansatz, krankes Gewebe zu ersetzen. Robert Narum, Professor am Institut für Bioscience im US-amerikanischen Georgia, beschäftigt sich seit langem mit der Nachbildung von körpereigenen Blutgefäßen. Der Vorteil körpereigener Zellen besteht darin, dass es einfach überhaupt keine Probleme mit der Immunabwehr gibt. Das Ersatzgewebe wird aus Zellen hergestellt, die aus dem Körper selbst stammen. Und die sind dem Immunsystem vertraut. Sie werden nicht als Eindringlinge wahrgenommen und folglich auch nicht abgestoßen. Als Pionier des Tissue Engineering gilt, zusammen mit seinen drei Brüdern, der amerikanische Mediziner Charles Vicente. Vor 20 Jahren begann er mit Knorpelgewebe zu experimentieren. Sein berühmtestes Experiment? Charles Vicente baute ein Polymergerüst in Form eines Ohrs und säte darauf menschliche Knorpelzellen. Dann vernähte er es auf dem Rücken einer Maus und schoss ein Foto. Das Bild ging um die Welt. Es entsetzte Tierschützer und wurde doch zum Sinnbild des Tissue Engineering. Die Vision der Vicente-Brüder, ganze Organe und sogar Gliedmaßen im Labor zu züchten. Eine Vision, die schnell Anhänger fand und sich zum Teil bis heute gehalten hat. Wir brauchen dringend andere Quellen für Organe wie Nieren, Lebern und Herzen, einfach weil der Mangel an Spenderorganen so groß ist. Und ich glaube, dass hier die Zukunft des Tissue Engineerings liegt, denn es kann solche Organe liefern. Ein Blick auf die tatsächlich erfolgreichen Gewebezüchtungen bringt allerdings erstmal Ernüchterung. Von der Schaffung ganzer Organe im Labor ist die Medizin weit entfernt. Denn Organe wie Herz, Leber und Niere sind höchst komplexe, dreidimensionale Gebilde. Sie wachsen im Labor nicht einfach nach, als seien sie die Ableger einer Pflanze. Es ist Bescheidenheit angesagt, weil man in den letzten Jahren die Limitierungen erkannt hat. Der Unfallchirurg Norbert Mehnen vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg arbeitet selbst mit Gelenkknorpel. Gewebezüchtung von komplexeren Geweben, wie sie zum Beispiel die Leber oder die Niere darstellt, mit ihren Gefäßsystemen, mit ihren ableitenden Kanälchen, mit ihren Strukturgeweben, die überhaupt den Halt und die Gesamtorganisation eines solchen Organs sicherstellen. Der Aufbau in vitro ist außergewöhnlich komplex und außergewöhnlich schwierig. Allein die Züchtung von Leberzellen ist kein Problem. Die kann vielfach durchgeführt werden. Aber die Vaskularisierung, das heißt das Einführen von Gefäßen, die dann das entsprechende Blut durch diese Leberzellen oder an den Leberzellen vorbei führen würde, das ist außergewöhnlich komplex und ist ein wesentliches Hindernis für erfolgreiche In-vitro-Züchtung oder Tissue-Engineering von solchen komplexen Geweben. Auch der Herzspezialist Stefan Jockenhöfel dämpft die Erwartungen, in naher Zukunft könnten vollständige Herzen im Labor heranwachsen. Das Herz ist ein sehr komplexes Organ, das auch nicht nur aus einer Struktur besteht. Es ist nicht nur Muskel, sondern es ist Muskel. Es ist ein ganz großer Teil Reizleitungssystem, also Nervenbahnen. Die Herzklappen als mechanisch sehr stark belastete Strukturen stellen wieder ganz andere Fragestellungen in den Raum. Das heißt, es gibt zwar gemeinsame Grundbauprinzipien, wo wir uns auch gegenseitig ergänzen können, aber jetzt hinzugehen und sagen, wir machen jetzt mit einem Schlag ein komplettes Herz, das ist sicherlich noch Science Fiction. Stattdessen nehmen sich Mediziner und Bioingenieure zunächst einzelne Teile vor. Beispiel Herz. Am Hamburger Universitätsklinikum züchten Kardiologen Herzmuskelgewebe. In Rostock forschen Mediziner an Herzschrittmacherzellen. Und Stefan Jockenhöfel, Leiter der Arbeitsgruppe Kardiovaskuläres Tissue Engineering am Universitätsklinikum Aachen, entwickelt mit seinen Mitarbeitern derzeit eine Herzklappe, die vollständig aus körpereigenem Material besteht. Herzklappen sind letztendlich dazu da, um das Blut in einer gezielten Richtung nach vorne zu transportieren. Das Herz kontrahiert sich, geht auf und zu und pumpt. Und wenn dort keine Klappe wäre, würde das immer hin und her schwappen und durch die Klappe wird dieses Blut in eine gerichtete Strömung umgesetzt. Herzklappen sind eine Art Rückstoßventil. Wenn sie fehlen oder beschädigt sind, muss unbedingt Ersatz her. Bisher gibt es zwei Möglichkeiten: künstliche mechanische Herzklappen oder biologische Herzklappen von Rind oder Schwein. Diese Ersatzteile sind jedoch nicht unproblematisch. Nach Implantation einer mechanischen Klappe muss der Patient lebenslang blutverdünnende Mittel nehmen. Und die biologischen Herzklappen verkalken sehr schnell. Sie müssen nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Zudem wachsen beide Arten von Ersatzklappen nicht mit. Dies ist besonders für Kinder mit angeborenem Herzklappenfehler ein großes Problem. Unter dem Schlagwort des Tissue Engineerings versuchen wir halt eine lebendige Herzklappe zu züchten. Aus körpereigenen Zellen. Was wir wollen, ist eine Klappe, die mitwachsen kann, die letztendlich auf die Wachstumsreize des eigenen Körpers reagiert. Das Projekt von Stefan Jockenhöfel befindet sich noch in der Laborphase. Die Forscher arbeiten mit Gewebe von Schafen, testen aber auch schon menschliches Gewebe. Die Zellen für die Herzklappen stammen aus Blutgefäßen oder der Nabelschnur. Es handelt sich um die gleichen Zellen, die auch die Innenwand von Blutgefäßen auskleiden. Stefan Jockenhöfel öffnet den Brutschrank im Labor und holt eine Zellkulturflasche heraus. Was man letztendlich hier vorne sieht, sind die einzelnen kleinen Gefäßstückchen. Das heißt, wir haben diese dieses Gefäß in ganz viele kleine, etwa einmal einen Millimeter große Stücke zerschnitten. Und die liegen jetzt auf dieser Zellkulturflasche. Und was passiert ist, dass diese Zellen, die ja darauf vorbereitet sind, dass sie wieder das Gefäß verschließen, wenn es eine Verletzung gibt, auswachsen, um den Kontakt zu den anderen Zellen zu finden. Und wenn man jetzt hier durchs Mikroskop schaut, dann sieht man, wie sich diese Zellen auf dem Boden der Zellkulturflasche ausbreiten, so ihre kleinen Füße ausstrecken. Das sieht wirklich aus wie so eine Raufasertapete. Bei jeder Art von Tissue Engineering werden zunächst Zellen in einer Zellkultur vermehrt. Um ein zusammenhängendes Gewebe zu bilden, müssen die Zellen in ständigem Kontakt zueinander stehen. Sie dürfen aber auch nicht zu dicht aufeinander hocken, da sie sonst um Nährstoffe und Sauerstoff konkurrieren. Zellen muss man immer gut pflegen. Man muss gut auf sie aufpassen, sie brauchen immer was zu essen. Entsprechend wird zweimal die Woche letztendlich das Zellkulturmedium ausgetauscht, damit letztendlich frische Nährstoffe hinzukommen, frische Wachstumsfaktoren diese Zellen dazu anregen, sich zu vermehren. Zellen alleine wissen natürlich nicht, was in die Herzklappe werden sollen. Das ist nicht so, dass man das in Reagenzglas schmeißt, dann kommt man eine Woche später und aus den flachen Zellen ist eine dreidimensionale Struktur geworden. Ohne Hilfsmittel fällt es einzelnen Zellen schwer, eine dreidimensionale Struktur zu bilden. Daher arbeiten die Gewebeingenieure in der Regel mit einem stützenden Trägermaterial, auf das die Zellen aufgebracht werden. Diese Stützen, sogenannte Scaffolds, geben die Form vor, die das Gewebestückchen später haben soll. Scaffolds haben das Tissue Engineering entscheidend weitergebracht. Sie bestehen häufig aus einem porösen Kunststoff. Dadurch können sich die Zellen dreidimensional anordnen und behindern sich gegenseitig nicht beim Wachsen. Die Idee zu einem solchen Trägermaterial soll einem der Vercanti-Brüder gekommen sein, als er Algen im Wasser betrachtete. Die Wasserpflanzen sind extrem fein verästelt und können deshalb genügend Nährstoffe aus dem Wasser ziehen. Bei der Zucht von Gewebeknorpel dient zum Beispiel ein synthetischer Fließstoff als Trägermaterial. So ein Haufen Zellen ist wie trockener Sand. Wenn Sie daraus versuchen wollen, eine Form zu machen, die zerrinnen Ihnen zwischen den Fingern. Deswegen brauchen wir eine Struktur, eine Stützstruktur, und das ist in unserem Fall ein Gel, das wir halt aus dem Patientenblut selber herstellen, sodass alles, was in dieser Klappe verwendet wird, vom Patienten ist. Bei den Aachener Kardiologen besteht die gesamte Herzklappe aus biologischer Substanz. Um die flüssige Zellsuspension auszuhärten, nutzen sie Stoffe aus dem menschlichen Blut, die normalerweise für Blutgerinnung und Wundverschluss zuständig sind. Um das Ersatzgewebe in die richtige Form zu bringen, hat die Arbeitsgruppe von Stefan Jockenhöfel ein spezielles Spritzgussverfahren entwickelt. Wir haben erst die Zellen, einen ganzen Haufen loser Zellen, die in einer Flüssigkeit herumschwimmen, und geben die dann in dieses Gel hinein, geben dieses Gel in die Spritzgussform hinein. Also letztendlich besteht diese Spritzgussform aus zwei Stempeln, die übereinander stehen, und zwischen diesen Stempeln ist ein Spaltraum gewesen. Ja, also wenn wir uns das so angucken, dann gibt man die Zellen mit dieser Fibringel-Lösung hinten rein, gibt die Starterlösung zu, dann hat man etwa 8 bis 10 Sekunden, bis das Ganze fest wird. Das heißt, in dieser Zeit kommt dann der zweite Stempel oben drauf, wird dann eingebracht und dann stellt man das Ganze in den Brutschrank für etwa eine Stunde und nach einer Stunde kann man in Ruhe diese Form entfernen und übrig bleibt halt die Klappe. Und dieses Gel ist dann letztendlich, die Zellen sind an diesem Gel so wie die kleinen Fleischstückchen in der Sülze oder Rosinen im Kuchen, ja, die sind gleichmäßig verteilt in dieser Struktur und fangen dann im Laufe der Zeit an und bauen eine sogenannte extrazelluläre Matrix. So ein Zauberwort. Letztendlich jedes Gewebe, ob das auch die Haut ist oder irgendwas anderes, was die Festigkeit ausmacht, sind nicht die Zellen, sondern was die Festigkeit eines Gewebes ausmacht, das ist die sogenannte extrazelluläre Matrix. Ich nenne es immer Zellkleber, der letztendlich diese Zellen zu einem Verbund zusammenhält. Mit der Spritzgusstechnik lässt sich eine Herzklappe formen, die genau die gewünschte Größe hat. Herzklappen von Erwachsenen haben einen Durchmesser von etwa 25 Millimetern, die von Kindern sind entsprechend kleiner. Gewebe, das im Labor gezüchtet wird, ist zunächst keiner Belastung ausgesetzt. Das ist im Körper natürlich anders. Dort müssen Gewebe und Organe entsprechend ihrer Funktion große Belastungen aushalten. Das im Labor gezüchtete Gewebe wird daher vorbereitet auf die Bedingungen, denen es im menschlichen Körper ausgesetzt ist. Zellen sind von Natur aus faul, Zellen tun nur das, was sie tun sollen. Das sieht man am besten, wenn man sich anguckt, wie ein Bein aussieht, nachdem es 6 Wochen in Gips war. Es ist dünn, die Muskulatur hat angefangen, sich abzubauen. Und das passiert auch mit Zellen, die wir einfach aus dem Gewebe hinauslösen, in eine Petrischale geben, die denken, oh, ich habe Sommerferien, ich mache jetzt nichts mehr. Und damit diese Zellen wieder sich an die Arbeit gewöhnen können, kommen sie halt letztendlich in dieses System und werden dort einem mechanischen Stress ausgesetzt. Und man sieht letztendlich, dass dieser mechanische Stress dazu führt, dass diese Zellen wieder ihre Arbeit aufnimmt. Das ist ja das Ziel, dass man nicht nur eine lebende Struktur hat, sondern dass diese lebende Struktur auch stabil genug ist, dass man sie implantieren kann. Die Herzklappen kommen regelrecht ins Fitnessstudio. Sie sitzen in einem flüssigkeitsgefüllten Silikonschlauch, in dem in regelmäßigen Abständen ein Druck aufgebaut wird. So wie es ein schlagendes Herz auch macht. Im Körper müssen Herzklappen Enormes leisten. Im Laufe eines Lebens pumpt ein Herz eine Blutmenge durch seine Klappen, die 100 olympische Schwimmbecken füllen könnte. Auch Gelenkknorpel ist großen Belastungen ausgesetzt. Schon das Treppensteigen bedeutet einen ständigen Wechsel von starker Be- und Entlastung. Bewegung führt dazu, dass sich der Aufbau des Gewebes ändert, so wie auch ein Muskel durch Training kräftiger und leistungsfähiger wird. Norbert Mehnen, Unfallchirurg am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Wir wissen, dass alle Bindegewebe unter Last sich in ihrer Struktur verändern und auch in ihrer Zusammensetzung. Das heißt, eine häufig benutzte Sehne wird kräftiger. So ist es auch bei dem Knorpel. Ein massiv trainierter Knorpel wird in seiner Zusammensetzung, in seiner Festigkeit anders. Wenn er nicht überbelastet wird, dann degeneriert er. Aber wenn er normal belastet wird, wird er eben in seiner Struktur und seiner Zusammensetzung sich etwas ändern. Er wird stabiler und er wird besser geeignet sein, seine Anforderungen zu erfüllen. Norbert Mehnen züchtet in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Harburg Gelenkknorpel. Vor ihm auf der Laborbank liegt ein Gelenkknorpelstück von der Größe eines Backenzahns. Es stammt von einem Schwein. Seine Farbe ist milchig transparent und beim Draufdrücken zeigt sich eine leicht gummiartige Festigkeit. Im Gegensatz zu dem maßgeschneiderten Gelenkknorpel, der auf Fließläppchen gezüchtet wird und bereits bei Patienten im Einsatz ist, wachsen diese Knorpelstückchen ohne eine künstliche Stützstruktur heran. Festigkeit verleihen ihnen Strukturproteine, die die Knorpelzellen selbst hergestellt haben. Um sie auf die Härten des richtigen Lebens vorzubereiten, schickt Norbert Mehnen seine Knorpelstückchen ebenfalls ins Trainingslager. Die Zellen werden sozusagen von außen mit Luftdruck komprimiert. Oder wir können auf die Zellen direkt mit kleinen Stempeln einwirken, beziehungsweise auf das Gewebe mit kleinen Stempeln einwirken, deswegen gerichtet diese Kraft auf das Gewebe einbringen und damit die Zellen dazu bringen, das Gewebe umzustrukturieren, damit es besser den Anforderungen später im Körper erfüllbar ist. Ein so trainiertes Knorpelstück ist tatsächlich sehr schnell wieder belastbar. Das konnten die Hamburger Forscher an den Schweinen beobachten, denen sie den Laborknorpel implantiert hatten. Die Tiere sind nach einer kurzen postoperativen Phase auf die Weide gekommen und haben dort das Jahr verbracht. Die Tiere haben sich auch, wie wir uns selbst immer wieder den Eindruck verschaffen konnten, ganz normal bewegt. Sie sind gesprungen, gelaufen und haben sich ausgeruht. Und von daher gesehen ist auch die Benutzung der Gelenke ganz normal verlaufen, sodass die Ergebnisse unter diesem Aspekt als eben sehr erfolgreich zu werten sind. Für derartige Erfolge beim Menschen werden die Forscher allerdings noch mehrere Jahre brauchen. Denn der Schritt vom erfolgreich behandelten Versuchstier zur Anwendung beim Menschen ist auch deshalb so schwierig, weil menschliche Zellen sich nicht immer einheitlich verhalten. Es ist einerseits so, dass wir haben feststellen müssen, dass die Verhältnisse schwieriger sind, dass die Zellen nicht so systematisiert auf unsere zugefügten Reize durch Wachstumsfaktoren oder äußere Stimulation reagieren, wie das die standardisierten Labortierzellen tun, also Schweinezellen, Kaninchenzellen, wie auch immer. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Tissue Engineering für den Menschen, für die Transplantation später von Organen oder Organsystemen oder Gewebesystemen, wie es der Gelenkknorpel darstellt, wesentlich höhere Anforderungen an die Sicherheit und an die Standardisierung der Transplantate gestellt werden müssen. Ein wichtiges Gerät, das standardisierte Züchtung von Gewebe im Labor ermöglicht, ist der Bioreaktor. In einem solchen Gefäß herrschen zum einen genau die Bedingungen, auf die das Gewebe im Körper treffen wird. Temperatur, Sauerstoffgehalt, Feuchtigkeit. Zum anderen können die gewünschten Belastungen auf das Gewebestück ausgeübt werden. Der Mediziner Augustinus Bader ist führend bei der Entwicklung von Bioreaktoren. Ein Bioreaktor ist ein Instrument, das die Architektur der Natur versucht zu rekonstruieren und eigentlich nur Zellkulturbedingungen schafft, sodass diese Zellen, die ja aus einem Gewebe entnommen werden, möglichst gut vermehrt werden können, aber auch möglichst gut in die normale Funktion auch hinübergeführt werden. Und das erreicht man, wenn man sehr naturnahe Kultivierungsbedingungen schafft. Darüber hinaus kommt noch der Faktor Bewegung hinein. Wir entwickeln Bioreaktoren mit Knochenknorpelstrukturen, die tatsächlich biomechanisch mit Druck belastet werden. In Gefäßsystemen kommt es zu Pulsationsphänomenen, die dem Herz-Kreislauf-System nachempfunden sind. Und dadurch können die Zellen vor der Implantation konditioniert und trainiert werden, um dadurch den Belastungen, die sie im Körper dann ausgesetzt werden, besser gewachsen zu sein. Augustinus Bader leitet das biotechnologisch-biomedizinische Zentrum der Universität Leipzig. Er hat bereits erfolgreich künstliche Herzklappen mit körpereigenen Zellen bewachsen, um sie besser in den Körper des Patienten zu integrieren. Auch synthetische Blutgefäße werden so an die Gegebenheiten im Körper angepasst. Unter der Schicht von körpereigenen Zellen kann sich ein künstliches Implantat gewissermaßen verstecken. Das ist ja auch der eigentliche Paradigmenwechsel von der klassischen Implantattechnologie. Es sollen hier nicht Implantate entwickelt werden, die so lange wie möglich in der initialen Form, wie wir sie hineingeben würden, im Körper verbleiben, sondern Strukturen, die sich assimilieren, die sich in eigene Strukturen umbauen können. Die Schwierigkeit und die Herausforderung beim Tissue Engineering ist tatsächlich das richtige Trägermaterial zu verwenden, neben der richtigen Zellquelle. Und man kann es aber auch eigentlich ganz einfach erklären. Ich vergleiche das manchmal mit dem Beispiel des Fotokopierens. Das heißt, die Kopiervorlage wird durch die körpereigenen Zellen in körpereigene Struktur umgewandelt, sodass letztendlich ein Ersatzgewebe entsteht, das der Mensch sich im Grunde selbst dann gemacht hat, wenn man ihm nur die Kopiervorlage und seine eigenen Zellen wieder zurückgibt. Auch Augustinus Bader glaubt nicht an vollständige Organe aus dem Labor. Eine ganze Leber zu züchten, ist seiner Meinung nach nicht realisierbar. Dennoch beschäftigt er sich mit der Kultivierung von Leberzellen im Bioreaktor. Denn Leberzellen können auch außerhalb des Körpers lebenswichtige Funktionen übernehmen. Viele Leberkrebspatienten büßen bei der Operation einen großen Teil ihrer Leber ein. Danach müssen sie eine bestimmte Phase überbrücken, in der sich der Rest der Leber erholen kann. Dafür entwickeln die Leipziger Forscher eine Art extrakorporale Leber, ein Konstrukt, das mit körpereigenen Leberzellen des Patienten bewachsen ist. Das Blut des Patienten wird, ähnlich wie bei einer Nierenwäsche, hindurchgeleitet und so lange außerhalb des Körpers entgiftet, bis sich die Leber im Körper regeneriert hat. Es ist auch noch kein richtiges Organ, sondern es ist eine Maschine, die letztendlich nur viele Zellen, die wir gezüchtet haben, versucht am Leben zu erhalten. Eine Maschine, die, wie man das früher entwickelt hatte, für die Nierendialyse eine Unterstützungsfunktion übernimmt, um dem Patienten tatsächlich zu ermöglichen, in die Phase der körpereigenen Regeneration wieder hineinzukommen, sodass im Grunde diese extrakorporale Leber die Funktion der körpereigenen Leber kurzfristig übernehmen kann. Die Gewebezucht im Labor scheint auf den ersten Blick wie eine verkehrte Welt. Ein Gewebe wie die Leber, deren Regenerationsfähigkeit im Körper sehr gut ist, ziert sich in der Laborkulturschale. Beim Knorpel ist es genau andersherum. In seiner natürlichen Umgebung ist Knorpel kaum fähig, sich zu regenerieren. Er enthält kein Blutgefäßsystem, das für eine gute Versorgung mit Nährstoffen unerlässlich ist und Schäden heilen könnte. Doch gerade weil Knorpel nur aus einer Art von Zellen besteht und keine Blutgefäße enthält, lässt er sich relativ problemlos im Labor züchten und wieder ins Gelenk einsetzen. Das zeigt, was für erfolgreiches Tissue Engineering nötig ist. Ein einfaches Gewebe, das keine hohen Ansprüche stellt. Dies ist auch der Grund, warum es bisher vor allem einfach strukturierte Gewebe bis zum klinischen Einsatz geschafft haben. Knorpel, Knochen, Haut, Schleimhaut und auch die Hornhaut der Augen. Die sogenannte Haut aus der Tube war das erste Gewebe aus dem Labor, das zum Einsatz kam. Zum Beispiel, um chronische Wunden wie offene Beine zu verschließen. Dass das Tissue Engineering bei Haut, Knorpel und Knochen einen solchen Vorsprung hat und schon beim Menschen angewendet wird, hat einen weiteren entscheidenden Grund. Herzspezialist Stefan Jockenhöfel aus Aachen. Beim Herzklappen-Tissue-Engineering ist es schon so, dass wir noch in einem experimentellen Stadium sind. Die Umsetzung in die Klinik ist natürlich gerade in der Herzchirurgie extrem schwierig oder schwieriger. Ich sage jetzt mal ganz böse, wenn der Knorpel im Knie nicht angeht, dann tut das Knie wieder weh, das ist nicht weiter schlimm. Funktioniert eine Herzklappe nicht, stirbt der Patient. Das heißt, wir müssen hier mit einer vielfach höheren Sicherheit an die ganze Forschung und an die Umsetzung in die Klinik herangehen. Ein anderes Problem beim Tissue Engineering ist der Zeitfaktor. Es gibt keine Reserven, die im Regal liegen und auf ihren Einsatz warten. Die Produkte müssen für jeden Patienten extra hergestellt werden. Die Zucht von körpereigenem Gewebe im Labor dauert aber mehrere Wochen. Für akute Notfälle, wenn etwa ein schwer verbrannter große Mengen Haut benötigt, ist dies zu langsam. Langsam ist aber auch der Weg in die Rentabilität. Selbst die Gewebe wie Knochen, Knorpel und Haut, die schon als Produkte auf dem Markt sind, erfüllen die Umsatzhoffnungen der Biotechnologiebranche bisher nicht. Das zeigte eine Studie des Fraunhofer Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung in Karlsruhe. Ein Grund dafür: die Krankenkassen übernehmen nur selten die Kosten. Begründung: die künstlichen Gewebe müssten erst noch beweisen, dass sie wirksamer sind als etablierte Methoden und gleichzeitig Kosten sparen. Dennoch setzt die medizinische Forschung weiter auf das Tissue Engineering. Auch deshalb, weil nach etwa 15 Jahren des Gewebenachbaus im Labor keine Wunder zu erwarten sind. Beschränkender Faktor ist eben die Natur selbst, meint Unfallchirurg Norbert Mehnen aus Hamburg. Wir müssen uns als Ärzte und als Forscher bewusst sein, dass wir immer nur an Bereichen der Natur drehen und etwas verändern können und ohne die Hilfe der Natur sich unsere Konzepte überhaupt nicht realisieren lassen. Das heißt, wir können zwar bestimmte Bedingungen vorgeben, aber die Zellen müssen schon alleine wachsen. Und so werden komplette Arme, Beine, Herzen und Lebern aus dem Labor wohl auch weiterhin Wunschträume bleiben. Nicht aber die Herstellung der einzelnen Bauteile, aus denen sie bestehen. Tissue Engineering, menschliches Gewebe aus der Retorte. Eine Sendung von Verena von Keitz. Es sprachen Kerstin Fischer, Thomas Lang und Gerd Daassen. Produktion Axel Scheibchen. Technik Michaela Lochmann. Redaktion Uli Blumenthal.